Wölferadio Spezial. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Wölferadio in der Saison 2020-2021. Später als gewohnt, ihr wisst alle, woran das liegt, hat sich alles verschoben wegen Corona. Und ja, eigentlich ist es nicht die richtige Folge, die Folge Nummer 1, sondern wie üblich in einer Saison oder vor einer Saison der Prolog für die kommende Spielzeit, und die gestalte ich fast schon traditionell, sage ich an dieser Stelle gerne, mit dem Kollegen von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, und zwar dem dortigen Sportchef, und das ist Andreas Pallmann. Grüß dich, Andreas. Hallo. Ja, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, hier im Wölferadio mit dabei zu sein und so ein bisschen vorauszublicken. Am Wochenende ist das erste Pokalspiel Luckenwalde. noch nie gehört. Ich sage immer Finsterwalde. Das stimmt aber ja, auch nicht. Es ist Fürstenwalde. Fürstenwalde, ja, Luckenwalde, Finsterwalde, Fürstenwalde. Liebe Fürstenwalder, nehmt es mir nicht übel. Es soll nicht respektlos erscheinen, aber trotzdem, ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Namen. Ich gelobe Besserung. Dann vor allen Dingen, wenn ihr uns schlagen solltet, dann leiste ich nochmal ab, bitte. Aber das wird natürlich nicht passieren. Geht davon aus. Tun wir alle. Das liegt übrigens zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Da muss ich auch nachgucken. Ich dachte auch, das läge irgendwo vor Berlin. Dann ist es auf halbem Wege zwischen Berlin und Frankfurt oder an der Spree. Aber der VfL muss da ja nicht hin, die kommen ja hierher. Genau. Und nichtsdestotrotz, natürlich, wir nehmen jeden Gegner ernst und wir sind natürlich auch respektvoll. Insofern nehmt das bitte nicht als kleinen Spaßgag, dass ich nicht weiß, wie eure Stadt da heißt, was das angeht. Insofern nochmal sorry an dieser Stelle. Also, Fürstenwalde zu Gast, da gehen wir natürlich gleich auch noch drauf ein. Zuerst, Andreas, möchte ich natürlich mit dir einmal besprechen, die aktuelle Situation. Was macht denn der VfL im Moment für einen Eindruck auf dich? Sind wir gut gerüstet? Fragen wir doch mal so. Das ist natürlich eine schöne Standardfrage. Vor dem ersten Pflichtspiel. Und wenn man Protagonisten fragt, aller 18 Bundesligisten, dann wird man, glaube ich, keinen finden, der was anderes sagt, als wir sind gut gerüstet, wir sind gut vorbereitet oder wir sind gut aufgestellt. Das kann natürlich auch der VfL für sich durchaus in Anspruch nehmen. Also, was uns ein bisschen Sorgen gemacht hat am Anfang, war, dass wir in den Testspielen gesehen haben, dass so Offensivspiel so gar nicht irgendwie funktionieren wollte. Sah auch nicht gut aus. Begleitend dazu natürlich immer die Frage, wird noch was gemacht, wird noch im Kader was gemacht, kommt wer dazu? Jetzt gibt es bisher zwei junge Leute, wo man einfach gucken muss, wie weit die sich entwickeln. Das ist okay, dass man das ausprobiert mit Leuten, denen man dieses Talent unterstellt, das die beiden hoffentlich haben. Ansonsten ist der Kader beim Alten geblieben. In den letzten beiden Testspielen gab es Tore, das ist gut. Das sah dann zum Teil auch deutlich besser aus, als in den Spielen davor, wenn man mit den Spielern spricht, mit dem Trainer spricht, dann hört man, ja, das ist das, was wir uns erarbeitet haben. Von daher sieht das jetzt erstmal so aus, als würde die Richtung stimmen. Gehen wir natürlich gleich nochmal genauer drauf ein, auf das Thema Vorbereitung, auch was da vorgefallen ist rund um die ganzen Testspiele. Aber nochmal so für dich, wenn du da jetzt mal drauf schaust, hat die Mannschaft in irgendeiner Form das, was man da jetzt, ich sag mal, jetzt Vorbereitung überhaupt nennen konnte in dieser Corona-Zeit oder mit dieser verschobenen Saison, macht das auf dich den Eindruck, dass das rund ist insgesamt? Oder haben die noch Schwierigkeiten, sich an die Situation anzupassen generell? Oder ist das, weil man ist ja so ein bisschen aus dem Rhythmus. Also Xaver Schlager hat das ja angedeutet, indem er gesagt hat, ja, wir haben ja quasi dann noch gar keine Winterpause. Also macht das was mit einer Mannschaft, macht das was mit den Spielern, dass es jetzt ja erst im September sozusagen losgeht? Ich glaube, das können die Spieler selber noch gar nicht beurteilen. Also Kon Kastelz hat gesagt, das ist irre, wie eng der Terminplan ist, jetzt auch durch die Länderspiele. Wir haben ja nochmal drei Länderspielphasen, die eine pro Monat jetzt, was den Plan nochmal enger macht für die Spieler, wie da die Belastungssteuerung funktionieren kann. Dafür gibt es ja auch kaum Muster, dass man als auch für den bisherigen Verlauf, wir hatten vor ein paar Wochen noch das Spiel in Donetsk, wofür man sich auch nochmal vorbereitet hat, dann hat man wieder eine Pause gemacht, dann läuft jetzt wieder eine Vorbereitung, die allerdings auch anders ist als eine normale Saisonvorbereitung. Dann geht es gleich mit ohne Ende englischen Wochen los. Der VfL Wolfsburg hat drei Spiele mehr als die anderen, weil er in die Europa League Quali muss. Das ist eine Sonntag-Donnerstag-Sonntag-Donnerstag-Sonntag-Taktung, die man so zu Saisonbeginn halt normalerweise auch nicht kennt. Und ich glaube nicht, dass da irgendeiner verlässlich sagen kann, was die Auswirkungen da sind. Wenn man die jungen Spieler mitrechnet, auch die Spieler aus der U23, die mittrainieren, dann sind es momentan über 30 Leute im Kader. Das ist sicherlich erstmal eine gute Idee für diese Anfangsphase, wo die Spiele so eng kommen. Und wie es sich dann auswirkt, auch auf Formkurven, vielleicht auch auf Verletzungsanfälligkeit, das muss man dann sehen. Belastungssteuerung wird wahrscheinlich so das Stichwort auch letztendlich mit sein, ungeheuer schwere Aufgabe für den Trainer, kann ich mir da auch letzt vorstellen. Was macht Oliver Glasner für dich, auf dich für einen Eindruck, so jetzt im Vorfeld der Saison? Also ruhig, sachlich die Dinge benennt, die ihm wichtig sind, eigentlich unverändert. Also ich glaube schon, dass grundsätzlich in diesem Trainerteam insgesamt die Kompetenz da ist, so etwas vernünftig zu steuern. Sonst wären sie auch nicht in der Position, in der sie sind, wenn die das nicht könnten, muss mal ganz einfach zu sagen. Also das Grundvertrauen ist schon da. Ich kann es nicht sehen, dass irgendwie eine Verletzungsanfälligkeit hier im Kader in den letzten Monaten größer oder kleiner war als anderswo. Von daher Daumen drücken und... Der enge Terminplan, den hast du angesprochen, gerade auch Europa League, Qualifikation. Ich sage jetzt mal ketzerisch, wäre es nicht besser, wir wären Achter geworden. Ja, also ja, man kann da zumindest drüber nachdenken. Es gibt vielleicht einen Zeitpunkt im Laufe der Saison oder wird vielleicht einen Zeitpunkt im Laufe der neuen Saison geben, dass man sich irgendwann denkt, wäre vielleicht besser, wir hätten das nicht gehabt. Aber... Also ich sage nur Frankfurt, ist ja jetzt nicht so, dass da keine Negativbeispiele gäbe. Nein, aber ja, es gab auch dann Mannschaften, die sich schwer getan haben in der Quali raus und trotzdem eine gute Saison gespielt haben. Aber auch das sind alles Muster, die natürlich ganz schwer übertragbar sind auf die Saison, wie wir jetzt haben. Grundsätzlich denke ich, solche Überlegungen kann man immer mal machen. Sportliche Ambition steht über allem. Und wenn ich Siebter werden kann, dann will ich Siebter werden. Und wenn ich Sechster werden kann, dann will ich Sechster werden. Und wenn ich das alles nicht hätte, dann wäre ich kein Leistungssportler. Also von daher... So nehmen wir es. So nehmen wir es und sprechen jetzt über das, was ja eine gute Saison bedingt oder bedingen wird, nämlich die Vorbereitung des VfL Wolfsburg. Im Blickpunkt. Ja, die Vorbereitung des VfL Wolfsburg. Zahlreiche Testspiele hat es gegeben, neben der normalen Trainingsarbeit, häufig auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was da halt stattgefunden hat. Ich kann mich noch erinnern, ein Testspiel vor dem Donetsk-Spiel gegen Leipzig, glaube ich, war das, ne, in dem Zusammenhang, wo man eigentlich gut unterwegs gewesen ist, dann ja sang- und klanglos ausgeschieden in diesem Testspiel gegen Donetsk, um es mal so zu sagen, unter Wettkampfbedingungen. Da hat man sich, glaube ich, auch ein Stückchen weit was anderes vorgestellt. Aber dann kam ja dann auch nochmal das, was man sozusagen jetzt richtig zur Saisonvorbereitung zählen kann oder auch sollte, insbesondere mit dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig, was man da durchaus verloren hat. So, wie man es eigentlich nicht verlieren darf. Also erstmal so deine generelle Einschätzung dazu. Meiner Meinung nach war es so, dass man am Anfang sich schwer getan hat, da waren die Testspiele nicht so gut. Und die letzten Testspiele, die man jetzt gehabt hat, Magdeburg, Köln, da hat man den deutlichen Aufwärtstrend gesehen. Warum am Anfang so und später so aus deiner Sicht? Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaften im ersten, zweiten, dritten Ligabereich alle auch ihre eigene Taktung haben, was die Vorbereitung angeht, auch ihre eigene Belastung haben, dass manche dann sagen, wir gehen zum Testspiel hin nochmal runter oder manche sagen, wir ziehen unser Programm durch. Und dass auch die körperlichen Voraussetzungen bei solchen Testspielen manchmal ganz unterschiedlich sind. Das wird oft unterschätzt. Und dann ist es einfach, es ist halt ein Testspiel. Also blöd und banal. Moment. Blöd. Ja. Moment. Nee, ich weiß, wo du hin willst. Ja. Es ist halt erstmal ein Testspiel. Und dann kommst du jetzt nicht unbedingt auf die Dinge an, die gut sind, sondern eher auf die Dinge an, die man sieht, die besser werden müssen. Die Frage an der Stelle ist, für die Stimmung, fürs Drumherum, fürs Anfühlen, muss ich so ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig machen? Wo ich halt eben halt weiß, für die den Verein lieben und begleiten, ist das halt eben dann doch ein bisschen mehr als nur ein Testspiel. Das ist natürlich momentan auch wieder Corona-bedingt. Es ist halt leichter, sowas in der Nachbarschaft zu organisieren, als wenn ich noch durch die halbe Republik fahren muss dafür. So, von daher ist es nachvollziehbar, dass sowas dann gemacht wird. Wenn du das dann verlierst als Bundesligist gegen zweitliga Aufsteiger, der auch noch der Nachbar ist, dann sieht das halt einfach scheiße aus. Das muss man halt einfach so sagen. Das ist nicht nur das, finde ich, in dem Zusammenhang. Also ich gebe soweit mit, ja, es ist ein Testspiel. Also es ist ein Testspiel, weil es deklariert ist als Testspiel und es nicht um Punkte geht. Solange, und ich den werfe ich jetzt einfach mal so rein hier, den Ball, weil ich das auch aus der Fanszene sehr massivst auch gespiegelt bekommen habe, solange es für den VfL Wolfsburg ein Testspiel ist gegen Eintracht Braunschweig, haben wir ein Problem, was sag ich mal so Identifikation, was Ausrichtung für den Verein angeht, was ja ich sag mal so die Bedeutung auch in der Region, dieses Gefühl nach dem Motto, wir sind hier Teil des VfL Wolfsburg, wir haben eine gewisse Rivalität zu unserem Nachbarn und wir erwarten von unserer Mannschaft, dass sie das auch so lebt. Insofern frage ich mich, ob es so schlau ist, so einen Test anzusetzen, wenn dann offensichtlich nicht die Leistung gebracht wird, die man bringen könnte, sollte, müsste. Boah, ich wollte mal drei Dinge auseinandernehmen. Also, ist es schlau, so ein Testspiel zu machen? Damit fangen wir mal an. Nein. Ist es verständlich? Ja, aus genannten Gründen. Das ist der Nachbar und so weiter. So, dann ist natürlich die Frage Identifikation. An welchen Stellen spiegelt sich das wieder? Wie muss die Mannschaft auftreten? Welchen Fußball erwarte ich auch als Fan, um mich mit dieser Mannschaft identifizieren zu können? Das ist eine total wichtige und eine total spannende Frage. Ich weiß nur nicht, ob man sich an dem Testspiel aufhängen sollte. Es ist halt dann am Ende doch nur ein Testspiel. Und wenn man das dann so überbewertet und da Dinge reininterpretieren will, dann läuft man leicht in die falsche Richtung. Vor allem, wenn es Dinge sind, die es sich sehr wohl zu diskutieren lohnt. Ist das vielleicht das falsche Beispiel? Möchtest du die dritte Sache noch sagen oder kann ich kurz rein? Nee, kann ich auch rein. Weil, du hast es ja genau richtig interpretiert, nicht nur meine Meinung dazu, sondern auch von vielen Seiten in der Fanszene. Wir haben ja momentan eine Stimmung rund um den Verein, die ein bisschen durch Corona natürlich vernebelt ist. Die Distanz ist da zwischen Verein und Fans. Also man kann nicht mehr Teil dessen sein oder noch nicht wieder Teil sein des Ganzen. Ein Jörg Schmadtke vermisst die Euphorie um den Verein. Ich übrigens auch. Ja, natürlich. Also hier geht es ganz vielen so. Auch viele Fans vermissen die Euphorie rund um den Verein. Da muss man natürlich fragen, woran liegt das? Es gab diese ganze berühmte Fanumfrage, die es gegeben hat, wo ja auch die Geschäftsführung da Stellung zugenommen hat, was dafür Ergebnisse sind und dass man Maßnahmen ergreifen möchte, um sozusagen Stimmung, Identifikation, Euphorie voranzutreiben oder zu verbessern rund um den VfL. Und dann mache ich aus nachvollziehbaren Gründen so ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig. Frage jetzt mal andersrum. Ist dann eine Leistung, wie sie da gezeigt wird, ein Reingehen in dieses Spiel mit dieser Einstellung, mit dem Ergebnis, mit dem negativen Ergebnis, förderlich für das, was man eigentlich erreichen möchte drumherum? Komme ich wieder darauf zurück? Nein, ist es nicht. Aber wir sollten es vielleicht auch nicht so wichtig nehmen. Meine Einstellung. Okay. So, jetzt darfst du dein drittes noch. Nee, ist okay. Hat sich jetzt quasi schon aufgelöst dadurch. Okay. Aber ich wollte noch mal eine Sache sagen zu dieser ganzen Geschichte mit der Stimmung und der Euphorie. Du hast es eben so im Nebensatz gesagt, so ein bisschen Corona vernebelt. Das ist natürlich auch ein Faktor. Ich glaube, ganz viele Dinge, die man selbst, wenn man jetzt mal guten Willen unterstellt dem Verein, sind ganz viele Dinge einfach momentan auch nicht umsetzbar. Wir merken das ja jetzt auch an den ganzen Geschichten zum 75. Geburtstag, wo viele Dinge angedacht waren, die kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber da sind einige Dinge halt, haben halt nicht passieren können, haben nicht stattfinden können aufgrund der Situation, was sehr schade ist, weil man da nochmal, ich will gar nicht sagen, dass das Dinge gewesen wären, die jetzt, sag ich mal, Identifikation groß befördert haben, aber sie wären nochmal ein gutes Beispiel dafür gewesen, was geht eigentlich, was geht nicht, was läuft gut, was läuft schlecht. Das ist sehr schade. Und in diesem Kontext, was läuft gut, was läuft schlecht, was ist auch ein bisschen schade, bleibe ich bei dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig, weil es ja auch der Auslöser gewesen ist, zu den Wout Weghorst-Festspielen, möchte ich mal sagen, mit der Folge, dass da eine Wechseldiskussion aufgekommen ist. Nochmal für Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben oder für VfL-Fans, gab insbesondere die Situation, dass Wout im Spiel gegen Eintracht Braunschweig, das ja verloren gegangen ist, dann seinen Mitsturmkollegen Daniel Ginzek irgendwie angepumpt hat. Der pumpte zurück und man ging dann so ein bisschen unfriedlich auseinander, klärte das Ganze dann hinterher. Wenige Tage später schloss sich dann eine Situation an, wo bei einem Trainingsspiel, ich glaube, es war Fußballtennis, dann Wout Weghorst so lange rumgemotzt hat, bis er von Oliver Glasner in die Kabine geschickt worden ist. Erstmal allgemein deine Einschätzung zu diesen Vorfällen. Ist das so Geplänkel gewesen? Ist das Sommerloch, dass das so die Wellen geschlagen hat? Oder wie hast du es gesehen? Erstmal vielleicht ein interessantes Detail der Geschichte. Dieses Wortgefecht zwischen Wout und Daniel ist ja deswegen auch so öffentlich geworden, weil man Daniel halt sehr genau verstanden hat. Und wenn man sich mal auf YouTube das Relive anguckt von dem Spiel auf VfL TV und ein bisschen lauter dreht, dann kann man es auch Wort für Wort hören. Interessant ist, man hört, dass Daniel ausfällig wird und man diskutiert über Wout. Mhm. Das muss ja einen Grund haben. Warum? Genau. Und da kommt natürlich ein bisschen was zusammen, auch aus Beobachtung Training, Beobachtung Körpersprache und so weiter, wie sich Wouter präsentiert hat. Und das war schon vorher bei denen, die so regelmäßig auch Training gucken, nicht nur von uns, sondern auch von den Kollegen, die regelmäßig da sind, immer so ein bisschen der Verdacht her, dass er so eine leichte Lustlosigkeit an den Tag legt oder so eine Negativaura verströmt in irgendeiner Form. Das kann zwei Gründe haben, finde ich. Erstens ist, er will tatsächlich weg und mault halt rum. Ich sage gleich, was ich nicht glaube, dass das der Grund ist. Und das Zweite, was ich für wahrscheinlicher und realistischer halte, der Junge ist unfassbar ehrgeizig. In jedem kleinen Detail. Und kann sich ganz schnell aufregen, wenn es um ihn herum nicht funktioniert. Diese beiden Dinge können aber zusammenhängen tatsächlich, weil man den Eindruck gewinnt, dass Wout sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft hat, was Veränderungen im Kader angeht, was vielleicht eine Verstärkung der Mannschaft angeht, was auch das klarere Benennen von Ambitionen angeht, die über das hinausgehen, was bisher erreicht wurde. Und dieser Ehrgeiz, wo er halt irgendwie das Gefühl hat, es geht nicht so richtig so den Schritt weiter, wie er es gerne hätte, dieser Ehrgeiz, so stellt sich ihn als Typen ein, der brennt. Und der sorgt auch mal dafür, dass man einfach ein bisschen misslaunig generell in Situationen reingeht. Also ich bin, da halte ich gerne mal ein bisschen gegen. Also ich bin da natürlich voll auf der Seite des Spielers dahingehend, dass ich den halt auch für krankhaft ehrgeizig halte. Ja? Also das, ich sage es gerne mal jetzt aus Fansicht, wenn wir mehr Spieler wie Wout Weghorst in der Mannschaft hätten, hätten wir weniger Probleme, was die Leistung und wahrscheinlich auch den Erfolg angeht. Gar kein Widerspruch. Und jetzt kommen wir zu einer Situation, die mich da sehr geärgert hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil medial wurde das sofort aufgegriffen, du hast gerade auf diesen Widerspruch nach dem Motto, Daniel wird ausfällig, Wout kriegt es irgendwie angekreidet und nur weil er hinterher beim Fußballtennis nicht verlieren kann, ja, wird da eine Geschichte konstruiert, aus meiner Sicht konstruiert, die schon sehr, sehr, sehr ja, interpretationsbedürftig ist, sagen wir es mal so, also etwas zu konstruieren, der kann beim Fußballtennis nicht verlieren und deswegen will er wechseln, so wie es ja letztendlich gemacht worden ist, ihr habt es ja letztendlich auch aufgegriffen. Also ich finde, wenn gerade auch medial, ich kann es nicht verstehen, so eine Geschichte zu machen, wenn da wirklich Leute auf dem Platz gehen, denen es offensichtlich scheißegal ist, wie die Mannschaft spielt oder ob sie gewinnen oder verlieren. Da gibt es ja einige, die dieses Thema Lustlosigkeit oder ich forciere vielleicht einen Wechsel oder sonst irgendwas, die vielleicht einen anderen, ja, vielleicht einen anderen Schwerpunkt da gebildet hätten, als jetzt ausgerechnet Wout. Ja, aber ich fand gar nicht so sehr, dass ihm das, also erstmal finde ich, es ist ihm gar nicht so sehr angekreidet worden. Also aber ich habe ganz böse Diskussionen geführt, insbesondere Social Media in den VfL-Gruppen, weil da ein zweiter Fall Draxler konstruiert wurde. Nicht, dass ihr das gemacht hättet medial, das ist das, was das bewirkt, wenn die Medien, die vor allen Dingen auch Anführungsstrichen die Leitmedien, die rund um den VfL berichten, so eine Geschichte machen, dann, also wie oft ich da gelesen habe, verkauft den bloß, der bringt nur Unruhe, aufgrund von zwei Sachen, dass er nicht verlieren kann gegen Braunschweig und nicht verlieren kann im Fußballtennis. Da platzt mir ehrlich gesagt ein Stück weit die Hutschnur. Ja, also ich glaube, Social Media Kommentare da so als Stimmungsbarometer zu nehmen, ist schwierig, weil es dann doch mal noch eine bestimmte Klientel ist, die sich da äußert. Weil ich weiß gar nicht, ob das bei den Fans insgesamt so eine große Diskussion gab, in die Richtung ging, dass man sauer wäre auf Wout. Ich glaube, man muss das trennen. Also ich glaube tatsächlich, ehrgeizige Typen, die brennen, die dann auch mal undiplomatisch sich geben, also kannst halt nicht irgendwie 10 Stück davon haben, aber deutlich mehr als der VfL hat oder dem VfL. Brauchst du auch mal Ruhe am Ball. Ja, und drumherum. Ja, voll drumherum. Bin ich voll bei dir, brauchen wir mehr jederzeit. Und ich fand jetzt auch gar nicht so sehr, dass Wout da jetzt wahnsinnig in der öffentlichen, also jetzt mal so medial gesehen, wenn man so quer gelesen hat, nicht so wahnsinnig wer Kritik abbekommen hat dafür. Wir haben natürlich eine Situation gehabt, wo die Frage, ob er vielleicht weg möchte, auch so ein bisschen durch eigene Aussagen von ihm befeuert, natürlich schon im Raum stand. Und das musst du dann halt auch schon nochmal aufgreifen, das gehört halt dazu. Ich habe jetzt nicht irgendwie gesehen, dass ihm da groß arg unterstellt wurde. Natürlich muss man das diskutieren. Er hat vielleicht auch ein bisschen zu lange gewartet, bis er dazu selber was sagte. Ich fand auch das, was er dann dazu gesagt hat, nicht so super eindeutig. Das hätte ich mir irgendwie ein bisschen klarer gewünscht. Das ging ja wieder in die Richtung, naja, momentan ist alles gut, aber man weiß nicht, was passiert. Naja, fand ich aufgrund der Geschichte der letzten 2-3 Wochen fand ich es ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Hätte ich mir mehr gewünscht. Aber gut, das ist die Ausgangslage. Und natürlich hat er, aber das gilt ja für jeden Spieler, wenn morgen Tottenham kommt und 40 Millionen bietet, dann darüber, verkaufen wir jeden. Ja, natürlich. Ja, also müssen wir nicht drüber reden, dass wir auch alle da nicht davon ausgehen, dass Wout Weghorst bei uns in Rente geht. Das glaube ich nicht. So, dass, wenn da natürlich das Angebot käme von einem der besser bezahlenden Clubs, vor allen Dingen auch von der Insel, dann müssen wir auch nicht drüber reden, dass das wahrscheinlich dann zum Abschied führen würde. Aber das gilt ja theoretisch für jeden Spieler. Natürlich gilt es für jeden Spieler. Und wenn jeder Spieler so viel Einsatz und so viel Ehrgeiz und so viel Willen an den Tag legen würde wie Wout Weghorst, würde, ich sage es gerne nochmal, uns da ein bisschen weiter oder mehr geholfen sein. Weil dieses vermisse ich bei einigen aus der Mannschaft sehr. Ich nenne da jetzt natürlich keine Namen, was das halt angeht, aber die Namen sind alle sehr, sehr schon deutlich diskutiert worden, ob die uns weiterbringen oder nicht. Und ich sehe sehr, sehr viele Spieler, die uns da nicht weiterbringen und auch habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie uns weiterbringen wollen. Und da jetzt sozusagen sich ausgerechnete Wout rauszupicken und ihm da, sag ich mal, wie gesagt, einen Strick draus zu drehen, aber da so ein bisschen in die Richtung da was Negatives anzukreiden, das finde ich halt äußerst schwierig. Ja, aber Wout, also wenn es wirklich ein substanzielles Problem gäbe in der Richtung, da wird sich Wout rausgepickt und es wird auf ihn eingeprügelt. Das Problem hätten wir, wenn es Trainer, Manager, Sportdirektor tun würden. Und die haben das nicht getan. Naja, also soweit ich weiß nicht, ob es bei euch, will ich euch da nicht zu nahe treten, aber ob ich es bei euch gelesen habe oder irgendwo anders, dass das Standing in der Mannschaft durchaus umstritten sei. Ist das so aus deiner Sicht? Ja. Also Moment. Es ist tatsächlich, Jörg Schmadtke hat das gesagt, hat ein bisschen Probleme, weil er eben mit seiner Art auch eben schnell mal aneckt. Ja, weil er Erfolg will, weil er gewinnen will, wahrscheinlich. Das ist jetzt, finde ich, eine zulässige Interpretation. Also anecken muss ja gar nicht so negativ sein. Also jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo man sagt, okay, da ist einer dabei, der es richtig macht und der kommt halt mit den fünf nicht klar, die falsch machen. Das kann ja sein. Hat es was gebracht, dass er sich erklärt hat im Mannschaftskreis? Also dass er da... Also er hat ja sich nicht entschuldigt, sondern er hat erklärt, warum er so ist, wie er ist. Was er wahrscheinlich ist, weil jeder weiß, wie er ist. Er hat tatsächlich ausdrücklich Wert darauf gelegt, dass es sich nicht um eine Entschuldigung, sondern um eine Erklärung gehandelt hat. Ist im Grunde aber auch egal. Aber ich sag mal so, für die Hygiene in der Gruppendynamik ist sowas immer wichtig. Und deswegen, gut. Sehe ich auch so. Und die Hygiene im Team besprechen wir am besten, wenn wir über das Team oder die einzelnen Mannschaftsteile reden, hier im Prolog. Im Wölferadio und das machen wir jetzt. Taktiktafel. Andreas Pallmann immer noch zu Gast hier von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung im Prolog des Wölferadio und mit ihm gehe ich jetzt einfach mal die Mannschaftsteile mal durch und schauen, wie wir da aufgestellt sind aus seiner Sicht. Insbesondere natürlich auch verbunden dann hinterher mit der Frage, müssen wir noch was machen? Ja, also im Tor Kun Kastels, Pavaro Perwa, Niklas Klinger, Lino Kasten sind die bekannten Torhüter. Da wird sich, glaube ich, auch nichts mehr tun, gehe ich mal voll aus. Kun Kastels Verletzung, irgendwas gehört in die Richtung? Wie sieht es da aus? Also er hat einen Riss an der Lippe bekommen beim Zusammenprall mit dem isländischen Spieler, dessen Name ich auch gerade wieder vergessen habe. Die heißen alle so ähnlich. Also auch kein Tonaltreten, aber es ist schwierig, sich zu merken, wenn man den nicht kennt. Ist wie Fürstenwald. Das hast du jetzt gesagt. Also erstmal, Riesengeschichte für ihn. Der hat vor 7 Jahren, etwas mehr als 7 Jahren, das erste Mal auf der Bank gesessen bei der Nationalmannschaft, hat nie ein Länderspiel gemacht, nie eine Minute gespielt. Und hat jetzt gestern die Chance gehabt, endlich zu spielen. Glückwunsch! Finde ich großartig, hat sich total verdient, kriegt ein blödes Gegentor, abgefälschter Ball zum 0-1. Dann geht das Spiel in die normale Richtung, die Belgier gewinnen es klar und beim blöden Zusammenprall blutet ihm halt die Lippe. Deswegen wird er, wenn man halt nicht genau weiß, kriegt man die Blutung vernünftig schnell gestillt, wird er halt ausgewechselt. Stand heute ist, wir müssen mal gucken für Samstag, könnte sein, dass sich das Ganze vielleicht dann so entwickelt, dass es immer noch zu gefährlich wäre, zu spielen, aber Perwa noch guter Rückhalt, was das angeht. Also ja, das wobei ich tatsächlich, nichts gegen Pavaro Perwa, ist auch ein super Typ, auch innerhalb der Mannschaft, aber ich finde halt, man hat bei den Spielen gesehen, Pavaro Perwa ist ein guter Torwart, Kun Kastels ist ein sehr guter Torwart. Ja, das ist das gibt das sagt er auch selber übrigens. Es gibt doch Situationen, wo man das sieht, gar nicht so wie das klassische Torwartspiel, Bälle halten, das können die. Aber auch fußballerisch mittlerweile auch, aber die Präsenz, das Raumgefühl im Strafraum, wo man halt sieht, Kohn muss auf diesen halben Schritt gar nicht mehr machen, weil er schon da ist. Und, mit der Gelegenheit auch nochmal, mit Lino Kasten, sehr, sehr interessanter junger Mann, hinten dran, mal gucken, könnte mal einer werden. Also wie gesagt, auf der Torwartposition keine Probleme beim VfL, wird sich auch nichts tun, verraten wir, glaube ich, kein Geheimnis. In der Abwehr, ja, fangen wir mal hinten rechts an mit William, der rekonvaleszent sich wieder rankämpft nach seinem Kreuzbandriss, und Kevin Mbabu, ja, auch nicht ganz klar. Wie siehst du da die Position? Bei Kevin Mbabu würde ich mal sagen, da hoffen wir mal auf den Effekt des zweiten Jahres. Also das wäre nicht der erste Bundesligaspieler, der ein Jahr braucht, um sich ein bisschen in die Liga zu tasten. Er hat ja auch ein bisschen so eine... Rückrunde war ja gut. Also da war schon zu sehen. Ich glaube, da geht noch mehr. Der hat ja auch so eine etwas unrunde Biografie. Schweiz, England versucht, nicht geklappt. Wenn er sich sozusagen weiter so an die Liga gewöhnt und weiter auch in der Lage ist, seine Stärken einzubringen, also auch im Offensivspiel seine Stärken einzubringen, dass er halt auch dieses nach innen ziehen, was zum Teil die Außenverteidiger heute ja machen sollen, auch hat, auch Richtung Tor gehen, würde ich sagen, wird ein spannender Konkurrenzkampf. William hat vor seiner Verletzung deutlich geringere Fehlerquote gehabt als in Phasen davor, also auch auf einem guten Weg. Da würde ich sagen, nehmen wir, okay. Schwenken wir auf die andere Seite. Paulo Ottavio und Jérôme Roussillon, für viele ja auch so ein Stückchen der Jérôme, ein bisschen so auch der Verlierer der vergangenen Saison im Vergleich davor, zur Saison davor. Paulo Ottavio, immer wenn er gespielt hat, dann auch noch ein belebendes Element auf der Seite, dann auch verletzt. Wie siehst du es da? Ich halte Jérôme Roussillon für einen theoretisch herausragenden Bundesliga-Linksverteidiger. Wenn er sozusagen sein Leistungslimit erreicht. Ich hatte irgendwie das Problem, dass er jemand ist, dem man, wenn man ihm zu viel taktisches Rüstzeug an den Weg mit auf den Weg gibt. Kommt er durcheinander? Ja, dann kommt er zu sehr ins Nachdenken, dann verliert er die Intuition für sein Spiel, die er in der Saison davor. Also geht's raus und spielt's Fußball. Er ist wahrscheinlich einer von denen, die man so am ehesten kriegt. Okay. Hat dem Jérôme denn die Pause gut getan? Jetzt. Die kleine Sommerpause. Gilt für ihn wahrscheinlich wie für die meisten anderen Spieler auch. Aber kann man jetzt nicht ab, also eine Testspielleistung oder so, dass da sich irgendwas getan hat im Sinn. Okay, gut, aber Linksverteidigerposition machen wir wahrscheinlich auch nichts, gehe ich mal von aus. Da wir ohnehin auch sehr wenig Positionen, glaube ich, noch was machen werden. Naja, 2-3 hat ja Jörg Schmadtke gesagt, aber da kommen wir gleich im Anschluss. Bei Marcel war es dann schon wieder nur eine einen Tag später. Mal gucken. Okay, gut. Ist immer schön, wenn man sich einig ist. So, dann kommen wir mal zu der für mich spannendsten Position, nämlich dem Innenverteidiger. Nach dem Weggang von Robin Knoche, insbesondere dann auch ja, mit dem Neuzugang Maxence Lacroix aus Frankreich, einen neuen Mann, ja, ich glaube, perspektivisch dazu gekauft, aber der hat, glaube ich, so einen guten Eindruck hinterlassen. Traust du dem schon Startelf-Einsatz zu? Also es sieht ja momentan so ein bisschen so aus, dass er tatsächlich seine Einsätze am Anfang der Saison bekommen wird, weil so ein bisschen hinten durch den Pongracic-Ausfall. Der hat ja Pfeiffer mit 3F, ne? Genau, so ein bisschen die Alternativen fehlen. Ja, ist ja cool. Dann sieht man ja relativ schnell, wie weit der ist. Der ist ja weithin unbekannt. Der hat U-Länderspiele in Frankreich gehabt. Der hat zweite Liga gespielt. Das ist kein Spieler, den man so wahnsinnig auf dem Schirm hatte. Trotzdem haben wir natürlich noch Bruma, Brooks, Tisserand. Also bei Tisserand verdichten sich ja die Anzeichen, dass wir den zu Beginn der Bundesliga-Saison wahrscheinlich nicht mehr im Kader haben werden. Also wie siehst du, also dieses Dreiergespann, Brooks, Tisserand, also, Bruma? Also da muss man natürlich erstmal differenzieren. Also bei Tisserand ist es tatsächlich so, dass er ja durchaus ordentliche Spiele hier gemacht hat und dass ich verstehen kann, wenn der Spieler selber sagt, ich sehe die Perspektive nicht, auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Saison, und dann gucken wir mal, was geht. Fenerbahce wird heiß gehandelt, Türkei ist immer schwierig einzuschätzen, das ist immer sehr, sehr unruhige Transfergerüchtlage, wo alles Mögliche schon so gut wie verkündungsreif ist und jeder Spieler schon bei 7 Vereinen Medizinchecks gemacht hat und morgen wird er auch nur wirklich unterschreiben und dann spielt er immer noch in Karlsruhe oder in Hamburg oder in München oder wo auch immer. Also habt ihr nicht gesehen im Flughafen? Also nee, aber wir haben ihn noch nicht gesucht. Ja, okay. Also da würde ich sagen, den finde ich eigentlich ganz okay, zumal man ihn auch halt halbwegs passablen Außenverteidiger einsetzen kann, wenn man Not am Mann ist. Da kann ich es aus Sicht des Spielers verstehen, wenn er aber sagt, er möchte woanders hin, damit er mehr spielt. Jeffrey Bruma hat hier nicht funktioniert, hat jetzt auch nicht überragend gespielt bei seinen beiden Leihstationen, Schalke und Mainz, ist natürlich jemand, der hier mit einem Vertrag spielt, der relativ lukrativ ist, der zu einer Zeit abgeschlossen wurde, wo noch ganz andere Summen hier hin und her bewegt wurden, wo es wahnsinnig schwierig sein wird, für den einen Verein zu kriegen. Also nochmal Laie, meinst du? Könnte eine Option sein, weiß ich aber nicht im letzten Vertragsjahr. Das ist eher wahrscheinlich nicht. Ne? Da müsste man dann eher darüber reden, ob man sagt, komm her, hier hast du von dem Geld, was du jetzt weniger verdienst, geben wir dir noch ein bisschen was und dann wird froh in, ich sag mal, Eindhoven oder wo auch immer. Rotterdam, habe ich gerade gehört, Feyenoord soll vielleicht. Brooks, die... Also dann jetzt der Profiteur von dem Ausfall von Marin Pongracic oder wäre es sowieso die andere Position gewesen? Reden wir jetzt über Brooks? Über Brooks. Wie viel Zeit haben wir? Du, so viel wie du möchtest, hätte ich jetzt fast gesagt, aber was willst du denn erzählen? Also es klingt ja... Ich komm mit der Art und Weise, wie Jay Brooks Fußball spielt, halt einfach überhaupt nicht klar. Also es ist ein Baum von einem Mann, der ist auch noch relativ schnell, aber der macht oft in kleinen Situationen so viel falsch, dass du dir einfach, also es fällt mir manchmal schwer sozusagen, ihn sachlich zu kritisieren, weil ich gar nicht verstehe, was er tut. Also nicht mal ansatzweise. Weil er am Ball vorbeiläuft oder sich wegduckt oder zum Kopfball nicht hoch. Oder zu spät rausrückt oder so. Ja, oder zum Kopfball nicht hochgeht, wo ich mir denke, hüpf doch mal ein bisschen. Ja. Dann hat er der Stürmer keine Chance. Und dann, man kann ihn nicht fragen, er spricht nicht. Also so gut wie gar nicht. Dann würde man vielleicht ein bisschen was erklärt bekommen. Josh Matka hat mal gesagt, ein bisschen lässig, ein bisschen amerikanisch. Vielleicht ist das so ein bisschen die Attitüde. Und ganz gut, ehrlich, aber so wäre er ja in Berlin nicht zum Stammspieler geworden und so hätten wir ihn ja nicht verpflichtet damals. Also wenn diese Grundeinstellung gewesen wäre. Ja, nicht nur Stammspieler bei Hertha, er ist ja auch dann relativ zügig Nationalspieler geworden. USA. Ja, USA. Boah, da war ich auch nicht nur noch völlig blinde. Weltranglisten 35 oder so, keine Ahnung. Da habe ich schon Spiele der Deutschen gesehen gegen Mannschaften, die schlechter platziert waren, die wir nicht gewonnen haben. Ja, das stimmt wohl. Also klar, da ist ein Grundtalent natürlich da. Also der bringt natürlich eine Physis erstmal mit, der bringt auch eine gewisse Schnelligkeit mit, das ist alles okay. Aber es sind so diese Aussetzer im Spiel. Deswegen auch die Frage, wie lange haben wir Zeit, wo ich mich andauernd auch wirklich richtig drüber aufrege, was ich eigentlich nicht sollte. Ich sollte es ja versuchen. Neutral betrachten. Neutral muss gar nicht sein. Ne? Wir sind ja hier in Wolfsburg und als Wolfsburger Medium müssen wir nicht zwingend jetzt total neutral sein. Aber wir versuchen dann die eigene Emotion zu versachlichen. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, fällt mir bei Jay Brooks ganz oft wahnsinnig schwer. Du hast es angesprochen. Aber ganz kurz, nochmal dann übrigens, selbe Problemlage wie Bruma. Der spielt ja auf dem Vertrag, der im Einkommen garantiert, also dass er wahrscheinlich momentan nirgendwo anders kassieren kann. Diesen Spieler würdest du auch noch eine gewisse Ablöse haben wollen. Das wird ja so ein bisschen über die Bücher gerechnet, ne? So und so viel Vertrag. Der muss dann im letzten Vertragsjahr noch so und so viel bringen, damit das alles auch für die Buchhaltung passt. Und das wird halt schwer sein, sozusagen... wenn er überhaupt Bock hat, den Verein zu wechseln. Und wie gesagt, ob das überhaupt geplant ist, das entzieht sich natürlich auch meiner Kenntnis. Ich kann aber Folgendes sagen, dass natürlich Jay Brooks aufgrund seiner Leistung und auch seiner häufig lethargischen Körpersprache, was das angeht, sehr in der Kritik steht bei sehr vielen Fans. Und er sich wahrscheinlich auch keinen Gefallen tut, weil er halt nicht spricht. Also vielleicht käme man, ich war ja bei dem ersten Interview, was er, glaube ich, in seiner Wolfsburg-Laufbahn gegeben hat, nach einem Spiel, war ich ja da. Er hat ein Tor gemacht, da musste er so. Da hat ihm irgendeiner in der Presseabteilung, glaube ich, erklärt, wenn du ein Tor schießt, musst du reden. Das hat ihn irgendwie überzeugt. Trifft er nicht mehr. Nein, okay, Spaß. Aber ich habe das ja gesehen und das war ja eloquent, das war freundlich, das war nett, das war... Das war sachlich auch gut von dem, wie er das rübergebracht hat. Also ich habe mich auch mal gefragt, Junge, warum sprichst du eigentlich nicht mehr? Und dann könnte doch, sagen wir gerade auch so das Standing, wenn dann mal Fehler passieren, und wie gesagt, wir sind ja alle nur Menschen, und Fußballer sind ja auch Menschen, dass man da tatsächlich sagen kann, okay, dann wäre vielleicht auch auf Fanseite oder auf Anhängerseite das Verständnis ein bisschen größer, oder ich sage jetzt mal Öffentlichkeit, ist ihm das nicht wichtig? Oder hat ihm das keiner gesagt, dass das vielleicht cool wäre? Was glaubst du? Ja, ich würde ihn gern fragen. Okay, aber er sagt ja nichts. Gut. Aber ich finde... Rede mit uns. Jay, wenn du uns zuhörst, und du hörst regelmäßig das Wölferadio, bitte rede mit uns. Aber das, was du gesagt hast, war ja richtig. Als er dann mal nach seinem Tor gesprochen hat, hatte man den Eindruck, der vertut sich ja nichts. Nee. Der redet ja keinen Unsinn. Nee. Der muss sich ja nicht vor sich selbst schützen. Der stottert auch nicht. Also in Anführungsstrichen, also dass man sagen könnte, ich habe da jetzt ja, Bedenken, ist, wenn ich mit ihm irgendwie rede, ja, es gibt keine Sprachbarriere. Das wäre auch nur fürs Fernsehen und fürs Radio interessant, ja, das, für uns ist das nicht so interessant. Ja, trotzdem. Also ich sage mal, ist das dann, dass man sich selber damit nicht wohlfühlt, ja, in Anführungsstrichen. Nee. Ja, aber und wenn er sozusagen für die vereinsinternen Medien hier und da mal was macht, dann ist das ja auch okay. Ich habe mal nicht das Gefühl, dass man ihn da prügeln müsste. Ja. Also, ich weiß es nicht. Das wird eins der großen Rätsel, glaube ich, bleiben, rund um den VfL Wolfsburg. Fakt ist, auf ewig ungelöst. Fakt ist, gerade was auch so das Ende der Saison anging, da war so eine Menge Luft nach oben und es würde mich nicht wundern, wenn Jay Brooks nicht, vorausgesetzt mal Pongracic wird schnell wieder fit, dass er sehr viele Spiele als Stammspieler machen würde in der Verteidigung. Weiß ich nicht. Nein, weil es gab ja letzte Saison auch schon genug Gründe, ihn draußen zu lassen. Ja. Und er hat gespielt. Vielleicht war es die Alternative dann. Es sind ja keine neuen dazugekommen oder weggefahren. Ja, wir werden es sehen. Kommen wir mal aufs Mittelfeld. Auch nicht ganz uninteressant, was da passiert. Da tummelt sich einiges, was man sagen könnte. Ignacio Camacho lassen wir mal weg, der zwar immer noch im Kader genannt ist, aber natürlich aufgrund der Langzeitverletzung sehr, sehr schwierig, dürfte es schwierig sein, dass er da ein Comeback feiert. Was die Außenpositionen angeht, Brekalo, Steffen, Klaus, João Victor, nehme ich jetzt mal nur die vier. Wollen wir alle durchgehen? Nee, wollen wir nicht alle durchgehen. Wo du sagst, also da sehe ich persönlich auch noch Handlungsbedarf auf Außen. Ja. Ist das die eine Position, die Marcel Schäfer gemeint hat und eine von den dreien, die Jörg Schmadtke gemeint hat? Sei mir nicht böse, wir gehen doch mal schnell durch. Okay, gut. Josep Brekalo, Riesenpotenzial zu selten abgerufen. João Victor, nicht torgefährlich genug. Felix Klaus, nicht torgefährlich genug. Renato Steffen, positive Ausnahmeerscheinung auf der Position, als Typ gut, in der Rolle gut, schneller Spieler, mittlerweile auch im Abschluss besser geworden. So, wenn man das jetzt unterm Strich zusammenzählt, würde man sagen, da fehlt was. Da fehlt was. Wobei es jetzt nicht zwingend der reine klassische Flügelstürmer sein muss, sondern jemand sein kann, sein darf. Ich sage mal so von dem Profil her vielleicht eher wie Josep, den man auch mal etwas weiter innen spielen lassen kann, den man auch als Spitze mal neben dem Stürmer spielen lassen kann, der auch vielleicht einen Abschluss hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was da in der Summe einfach zu wenig ist. Wäre schon cool, wenn da nochmal jemand käme, der das kann. Zentrales Mittelfeld, zähle ich mal Admir Memedi einfach mal rein, Josh Gilavogi, wobei das ist auch noch eine sehr interessante Personalie, ob das nicht vielleicht auch was für hinten dann tatsächlich wäre, für die Innenverteidigung. Xaver Schlager, Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt und Yunus Malli ist auch da. Fangen wir damit mal an, perspektivisch auch mit wenig Chancen ausgestattet zu spielen, der Yunus? Ja, nein, er ist ein toller Fußballer für einen Fußball, der vor 10 Jahren gespielt wurde. Okay, das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den, also ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Bruma, dass wir den abgeben, kommt einer, würde er wahrscheinlich gehen, ja, wenn man ihn verkaufen würde. Würde ich mal so sagen. Gut. Ich merke gerade, ich nicke die ganze Zeit, das bringt im Radio nichts. Das bringt nichts, ne? Ja, aber Andreas Pahlmann stimmt mir grundsätzlich zu bei allem, was ich sage, ja, dass man das mal an dieser Stelle nochmal sagt. Ja. Klar, Admir Memedi hat deutlich gesagt, dass er sich sozusagen auf der 10 mit am wohlsten fühlt, dass er da gerne spielen möchte. Da ist er auch torgefährlich, haben wir auch gesehen. Bringt der Mannschaft vielleicht nochmal weiter. Will ich schon wieder reingreifen? Ja, hängt ein bisschen vom System auch ab. Man hat schon gemerkt, Admir hat seine besten Spiele gemacht in so einem 4-2-3-1, wo er so ein bisschen hinter dem Stürmer nach links und rechts schaukeln durfte, wie es gerade gepasst hat. Wir haben ein bisschen so den... Das hat das Mikro runtergehauen. Das Mikro zerrissen, ja. Nee, kein Problem. War so ein bisschen das freischwebende Element in der Angriffsformation und da hat er seine besten Spiele gemacht und das ist halt der kreative Spieler, der genau diese Art von Rolle auch spielen kann und der auf diese Art und Weise auch torgefährlich ist und torgefährlich ist ja was oder Torgefährlichkeit ist ja was, wo wir jetzt zu wenig von haben. Schlager Arnold, denke ich mal, gesetzt. Da müsste sich Gilavogi, es sei denn, er weicht doch nur nach hinten aus und Yannick Gerhardt anstellen. Naja, also ich sag mal, wenn man sagt, wir spielen so, dass wir zwei zentrale Mittelfeldpositionen brauchen, so ein bisschen so Doppel-6, 6-8, so, und wenn man da 4 gute hat, ist das schon nicht verkehrt. Klar, vor allem bei der Saison, die vor uns liegt. Genau, dann gucken wir mal, wer sich durchsetzt. Josh ist eher der, der die Bälle vielleicht eher etwas tiefer erobert. Xaver ist eher einer, der früher in die Balleroberung geht. Maxi in der letzten Saison mehr und mehr so eine Art Quarterback gespielt, also extrem den Rhythmus bestimmt, indem er halt der Spieleröffner war. Das sind schon alles ein bisschen unterschiedliche Figuren. Yannick ist halt extrem laufstark, muss man wirklich mal sagen, das wird oft unterschätzt. Ja, Yannick ist Laufzieher. Also ja, aber dass er halt dadurch halt ganz oft sozusagen gar nicht so eine auffällige Aktion machen muss, weil er halt eben schon da ist. wo dann eben der Ball nicht hinkommt, weil er den Raum gut zugelaufen hat. Wird manchmal ein bisschen unterschätzt, finde ich. Aber generell glaube ich, zwei Positionen, wie es wahrscheinlich sein werden, vier Spieler, die alle gut ausfüllen können, wenn sie in guter Form sind, ist okay. Freut sich der Trainer. Ist aber auch keiner zu viel. Ja. Nee, das stimmt auch. Und wie gesagt, wir haben ja festgestellt, insbesondere auf Außen haben wir nochmal Bedarf. So, gucken wir nochmal auf den Angriff. Ja, Wout, unser Rekordtorschütze der letzten beiden Jahre. Dann haben wir noch vorne drin Daniel Ginzek, der, ja, ich glaube, im Wesentlichen darauf hofft, dass er mal unverletzt bleibt die Saison. Und dann drei junge Talente sind hier noch gelistet im Sturm mit John Yeboah, dem Neuzugang Bartosz Bialek und Omar Marmoush. Ich weiß nicht, zu Bialek kann man wahrscheinlich noch nicht so viel sagen, was das angeht. Aber Omar Marmoush, auch ja schon in der Bundesliga zum Einsatz gekommen zum Ende der Saison. Was hat der Junge, was ihn befähigt, aus deiner Sicht tatsächlich auch mehr zu werden, als jetzt einfach nur eine Ergänzung? Also er hat eine gewisse Traute erstmal. Er ist ja auch nicht so wahnsinnig jung, 2021. Also nicht, dass er jetzt irgendwie noch B-Jugend spielen würde. Also das, er hat schon eine ganz, ganz spannende Vita. Ne? Also aus Kairo, dann haben wir gesagt, ich will nach Europa. Ist dann auch nicht über 7 Stationen getingelt, sondern Wolfsburg Akademie und los. Hat auch in Ägypten, in Kairo, nur einen Verein, bei dem er gespielt hat. Sein Stadtteilclub halt aus der Gegend, wo er kommt. Interessantes Scouting, by the way. Also ja. Kommt man ja nicht unbedingt in Ägypten, wäre jetzt nicht mein erster Anlaufpunkt, sagen wir mal so, aber immerhin. Da hat irgendwer ein gutes Netzwerk gehabt, würde ich sagen. Auf jeden Fall jemand, der sich 1-zu-1-Situationen traut. Ja, vielleicht so ein bisschen so Tempowechsel Bundesliga, das ist ja das, was dann oft so von der dritten Liga oder vierten Liga in die erste Liga den Unterschied macht. Du hast halt eben nicht mehr, eine Sekunde für die Drehung, sondern du hast nur noch eine halbe. Das muss so ein bisschen sozusagen in den Rhythmus des Spiels rein, gerade auch bei Offensivspielern. Und wenn er das draufkriegt, wenn er da weiter dran bleibt, würde ich sagen, kann das ein sehr veritabler Bundesligaspieler. Okay, dann freuen wir uns drauf. Auf Omar Marmoush, der Grundstein ist gelegt. Bei John Yeboah muss man, glaube ich, auch mal abwarten, jetzt nach der Leihe, wie er sich dann tatsächlich auch präsentiert, was dann auch jetzt dann, ob er mehr sein kann, als jetzt, wie gesagt, nur ein Leihspieler oder Nachwuchsspieler, der ab und zu mal dann den Kader vervollständigt. Aber das ist ja das Schöne, 5 Möglichkeiten hat Oliver Glasner weiterhin zur Auswahl, was die Wechsel angeht, sagen wir es mal so. Ja. Und damit sind wir auch schon beim Trainer, der ja auch immer gern mal, insbesondere auch bei den Fans, in der Kritik steht, insbesondere weil ja häufig der Spielstil nicht als attraktiv genug wahrgenommen wird, sind wir natürlich auch ganz schnell beim System, was das angeht. Also, du hast gerade schon gesagt, 4-2-3-1, Dreierkette dürfte mal vom Tisch sein, gehe ich mal von aus, oder meinst du, das wird, kommt mal wieder? Also rein theoretisch. Naja, wir reden ja nicht theoretisch. Nein, rein theoretisch klang das ja vor einem Jahr oder gut einem Jahr alles ganz vernünftig. Mhm. Also mit der Herleitung, warum wollen wir so spielen? Wir wollen den Aufbau haben, wir wollen unsere starken Außen weiter vorne haben. Das klang ja jetzt alles gar nicht so schlecht. Wir wollen, dass die, wenn die Außenverteidiger oder dann Außenmittelfeldspieler weiter vorne stehen, wollen wir, dass die Offensivspieler mehr nach innen ziehen, dann sind wir näher am Strafraum, näher am Tor, kommen in mehr Abschluss. Da gab es ja ganz viele Momente, wo man gesagt hat, ja, das klingt alles total vernünftig. Er hat ja nur nicht gut funktioniert. Ja, gut. Was ja nicht heißt, dass die Grundidee irgendwie doof war. So, jetzt ist es im Prinzip dasselbe Spielermaterial. Jetzt ist es wenig anders zu sagen, wir probieren das nochmal. Aber ich will jetzt nicht sagen, auf alle Zeiten ausgeschlossen ist. Ich bin mal sehr gespannt, bei der Gelegenheit, dass Josh Gilavogi jetzt zuletzt auch mal wieder Innenverteidiger gespielt hat. Ist ja im Prinzip auch ein Rückgriff auf die Idee, ihn zum zentralen Mann der Dreierkette zu machen, also ihn sozusagen tiefer spielen zu lassen. War ja auch ein Teil der Idee damals. Also zumindest in Teilen hier und da, dann aus Gründen, in dem Fall natürlich der Verletzungen hinten in der Abwehr. Mal gucken. Also ich glaube das erstmal nicht, aber ich würde es auch nicht völlig ausschließen wollen. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, insbesondere, also sagen wir mal so gespannt schon, aber natürlich erwarte ich nicht viele Änderungen, insbesondere was das System angeht. Ich glaube, mit dem 4-2-3-1 hat sich die Mannschaft mit am wohlsten gefühlt. Ja, er hat auch 4-4-2 ausprobiert, auch Raute mal wieder. Ja, aber gerade insbesondere mit der Doppelspitze Ginzek-Weghorst, das hat nicht besonders gut funktioniert, wenn sie dann mal zusammen aufgelaufen sind, fand ich. Ja, wobei ich aber generell glaube, dass so ein Spielertyp wie Ginzek, der so ein bisschen über die Füße sich was erarbeitet, der sich auch mal eher auch mal durchsetzt im 1-gegen-1, was Wout eher weniger macht, rein sozusagen von den Spielertypen her sind das schon zwei, mit denen man auch Doppelspitze spielen können müsste. Wenn sie sich nicht anmaulen auf dem Platz. Wenn sie sich anmaulen und jeder drei Tore schießt, dann gerne. Ja gut, aber dann maulen sie sich ja nicht an, glaube ich. Das ist dann so der andere Punkt. Aber wie gesagt, wir werden es sehen, insbesondere was dann auch der Kader hergibt. Haben auch ein bisschen darüber gesprochen, ob noch jemand kommen könnte. Ist jemand konkret im Gespräch aus deiner Sicht? Was du mitgekriegt hast? Mir hat keiner was verraten. Alles klar. Gut. Also ich glaube schon, das, was sie gucken, ist vorne. Ja, ja, gut. Das, also gerne ein Spieler, der außen spielen kann, der auch, ich nenne es immer falschfüßig spielen kann, also als Linksfuß rechts oder als Rechtsfuß links und der auch zweite Spitze spielen kann oder in so einem System mit Keilstürmer und Schattenstürmer halt um einen Mittelstürmer herum spielen kann. Ich glaube, ein Typ, der das so ein bisschen abdecken könnte, wird in die Richtung gehen. Ist ja noch ein bisschen Zeit und das werden wir dann sehen, wie sich das Team dann beim VfL noch verändern wird. Der VfL Podcast. Letzte Runde hier im Wölferadio im Prolog, dem Ausblick auf die Saison 2020-2021. Andreas Pahlmann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, ist immer noch zu Gast, hält es weiterhin hier mit mir aus. Und Andreas, wir kommen jetzt natürlich nochmal auf die Thematik zum Schluss zu sprechen. Auftaktprogramm ist insbesondere das erste Bundesligaspiel ja erstmal schon mal eine Hausnummer, wenn da Bayer Leverkusen zu Gast sein wird. Aber natürlich auch, ja, was ist Ziel in dieser Saison und wie sind auch die Chancen, diese Ziele dann auch im Ausblick zu erreichen? Ist ja für alle Beteiligten eine sehr, sehr schwierige und herausfordernde Saison, glaube ich. Ja, also erstmal großes Problem ist, wir starten mit dem Heimspiel. Da waren wir ja nie gut, will ich jetzt nicht sagen, aber das war... Das war zuletzt natürlich eine Mauerangelegenheit. Jetzt müssen wir eigentlich wieder über das Spielsystem reden, das vielleicht für Auswärtsspiele eher geeignet ist als für Heimspiele. Aber war so ein bisschen... Da kommt doch wieder die ganze Geschichte rein. Mit die Heimspiele waren nicht so erfolgreich. Die Euphorie kriegst du halt über gute Heimspiele und auch mal über Tore in Heimspielen. Das kommt schon zusammen. Also, Start mit einem Heimspiel gegen einen schweren Gegner. Gut. Kann schlimmer kommen, kann besser kommen. Man weiß nicht, wie es ist. Leverkusen ist eine Mannschaft, die extrem im Umbruch ist, weil mit Havertz und Volland zwei ganz zentrale Leute weg sind. Mal gucken, wer da noch dazukommt bis zum Spiel. Die haben ja jetzt Kohle, die können ja jetzt ein bisschen was raustun. Ja. Mal gucken, ob Herr Draxler Lust hat auf Leverkusen. Soll eine schöne Stadt sein. Und, das heißt, die Bahnverbindung nach Köln ist kurz. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber fährt überhaupt eine Bahn? Das ist, glaube ich, eine Straßenbahn, oder? Gibt's beides. Ja. Tatsächlich. Ich weiß nur noch, wie wir mal in Köln, in Leverkusen, in den ersten Bundesliga-Jahren zum Spiel gefahren sind und der Fotograf den Taxifahrer hinterher gefragt hat, wo denn hier der richtige Bahnhof sei. In Leverkusen. Ja, der sieht so ein bisschen aus wie ein S-Bahnhof. So ein Haltepunkt, ne? Sehr, so ein Haltepunkt. Ja, ist auch im Wesentlichen, aber manchmal hält auch der IC. Ich komme aus Leiferde vom Dorf, da sieht der Haltepunkt nicht viel anders aus. Das stimmt. Als in Leverkusen. Also Leverkusen war... Weiß ich nicht, finde ich irgendwie ganz okay, muss man gucken. Das ist eine ganz spannende Mannschaft, finde ich, gerade auch wegen des Umbruchs, wo ich immer glaube noch, dass die für relativ attraktiven Fußball stehen. Wie schnell die den hinkriegen werden in dieser Saison, wird man sehen müssen. Gut, Pokalspiel jetzt dann nach Europa League Qualifikation. Zwei Gegner, die du auf dem Papier schlagen musst. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Platz. Pflichtsiege, tatsächlich, würde ich auch so sehen. War eigentlich jetzt schon geklärt, ob wir nach Albanien müssen? Stand heute, nach allem, was wir hören, ja. Okay, gut. Dann auch nicht besonders angenehm. 20 Uhr Anstoß, das ist, glaube ich, relativ neu, die Info. Ja. Ah, okay, na ja, gut. Dann immerhin das. Wenn wir schauen, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung. Man sehe es mir nach, meine Kenntnis über den albanischen Fußball ist begrenzt. Ja, das ist interessant. Das ist ein total exotischer Verein, von dem keiner was gehört hat. Und trotzdem gibt es mit Valderrama tatsächlich einen Fußballer auf dieser Welt, der für diesen Verein und für den VfL Wolfsburg gespielt hat. Ja, was ich sehe. Und das ist wichtig natürlich in dem Zusammenhang, wirklich richtig wichtig, die spielen in Tirana. Jetzt, du musst nicht noch mit dem Bus in die Berge fahren. Genau, und da muss noch in Anführungsstrichen die Ziege und Kühe vom Platz gescheucht werden. So. Na, ich glaube, so schlimm. Das ist ja das, was sich im Allgemeinen ist die Vorstellung, glaube ich, so. Ich glaube, ja, und ich glaube, die ist tatsächlich falsch. Also ganz rückständig ist man auf dem Balkan auch nicht mehr und in Albanien auch nicht. Aber es ist schon nochmal eine Reisestrapaze, wenn du von Tirana nochmal wirklich dann mehrere Stunden nochmal eine Fahrt hast. Puh. Gut, also zwei machbare und zwei Pflichtsiege zum Auftakt. Streich das machbar, Pflichtsiege. Zwei Pflichtsiege zum Auftakt, die dann hoffentlich für das Spiel gegen Leverkusen für das nötige Selbstbewusstsein sorgen. Und dann geht es dann auch gleich munter weiter mit einem relativ machbaren Auftaktprogramm, auch wieder vom Papier her, mit Freiburg, Augsburg dabei und so. Wie groß ist die Chance aus deiner Sicht für den VfL, da geschmeidig und gut in die Saison reinzukommen? Teils, teils. So blöd das jetzt klingt, aber natürlich, das Programm ist okay. Du hast jetzt nicht irgendwie Bayern, Dortmund und Leipzig die ersten drei Spieltage. Das hatte uns letzte Saison ja geholfen, so ein Auftaktprogramm. Da war es ja relativ lange ungeschlagen, dass ich da auch. Aber natürlich sind momentan rein theoretisch noch alle Gegner gleich stark. Und es ist noch kein Spiel gespielt, die sind noch alle gleich schwer. Die sind alle gut aufgestellt, gut vorbereitet, alle bereit für den Start. Aber ja, es ist okay. Also es ist jetzt nicht so, wo du wahnsinnige Angst vor haben musst. Freiburg auch ein riesiger Umbruch. Auch eine Mannschaft, die sich wird erst finden müssen und die einflächen darf. Glaube ich, echt schwer haben wird. Ja. Gut, hast dich ja so ein bisschen drum rumgedrückt. Man muss ja erst mal sehen. Dann frag noch mal konkret. Wie sieht es denn aus mit der Saison? Also wenn du auf die Saison guckst. Was für ein Gefühl für diese ganze Saison für den VfL, eher positiv oder eher skeptisch? Eher so wie letztes Jahr. Also ich sehe tatsächlich auch so die Mannschaften eigentlich ungefähr wieder da, wo sie in der letzten Saison waren. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeiner nach unten oder nach oben wegklappt. Einziger Unterschied, glaube ich tatsächlich, ernsthafter Konkurrent in der Gegend, wo wir sind, wird Hertha. Wegen des Aufrüstens. Wegen Bruno. Nein. Man muss ja sagen, dass Mannschaften wie Frankfurt zum Beispiel auch wieder eher oben ranrücken könnten. Du hast einige dabei gehabt, die sind hinter dem VfL gelandet, die sich mehr ausrechnen, aber das hast du jedes Jahr. Bei Hertha sehe ich tatsächlich, wie sie den Kader entwickeln, auch wenn man noch ein bisschen weiß, wie Bruno Labbadia arbeitet, gerade auch im ersten vollständigen Jahr dann arbeitet. Es sieht momentan bei Hertha vernünftiger aus als in vielen letzten Jahren und ich glaube, fehlende Vernunft war bei Hertha immer das Problem. Deswegen sehe ich die deutlich besser als in der vergangenen Saison. Bei all den anderen würde ich vom jetzigen Gefühl her sagen, sind die normalen Schwankungen. Muss der VfL den nächsten Schritt machen? Nach Stabilisierung unter Bruno, Bestätigung unter Glasner, was zumindest die Tabellenregion angeht, muss jetzt der nächste Schritt nach oben. Was wäre denn der nächste Schritt? Naja, besser als Platz 7 und Platz 6. Wäre Platz 5. Oder besser. Also besser immer gern und jeden Platz besser. Realistisch? Nein, der VfL ist, so wie er aktuell aufgestellt ist, kein Champions-League-Kandidat. Er ist natürlich ein Verein, der, wenn man das mal so mittelfristig ausrollt, auch natürlich mal in die Champions-League rutschen kann und dann gucken muss, was er daraus macht. Aber ich finde, wir hatten ja auch Frank Witter im Gespräch, einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der das mal klar gesagt hat, also wenn, um das Ziel auszugeben, Champions League, müssten wir Geld in die Hand nehmen, das wir nicht haben. So, niemand verbietet es dem VfL Dritter oder Vierter zu werden. Aber es ist keine Ausgangslage, wo du sagen kannst, wir müssen das Ziel Champions League ausgeben. Und dreimal in Folge in diesen Bereichen 5, 6, 7 zu landen, nacheinander, in drei aufeinanderfolgenden Jahren, hat der VfL noch nie geschafft. Wäre eine gute Gelegenheit, wäre tatsächlich das etwas, was ich für einen nächsten Schritt halten würde. Okay, also Platz 5 bis 7 realistisch, machbar und sollte auch das Ziel sein letztendlich. Schwierig, machbar. Noch schwierig, also auch trotzdem schwierig. Nö, das ist ja kein Selbstläufer. Also wenn man sich den Kader anguckt, hat sich im Wesentlichen nicht viel verändert. Kannst du ja nicht sagen, wir hauen jetzt Mannschaften hier mehr weg als letztes Jahr. Und wären wir eben locker Fünfter. Also, nee, glaube ich, wird eher nicht passieren. Also, 5, 6, 7 ist ein ambitioniertes Ziel. Wenn es mehr wird, freuen wir uns alle. Wenn es in dem Bereich landet, ist es, glaube ich, ein Stück weit eine Art von Kontinuität, die oft auch eingefordert wurde hier. Wo oft viele gesagt haben, wollen wir ein bisschen Kontinuität reinbringen, nicht immer dieses Auf und Ab. Wir haben mal, ich habe das schon mal die Tage mal nachgeguckt, dreimal in Folge so in einer Tabellenregion zu bleiben nacheinander. Hatte der VfL zuletzt, glaube ich, 2003, 2004 und 2005. Letzte Frage und damit schlage ich den Bogen zurück an den Anfang der Sendung. Platz 5, 6, 7. Reicht das, um hier Euphorie am Standort Wolfsburg und für die Mannschaft und für den Verein, gerade unter den Vorzeichen, wie wir sie jetzt hier haben, zu entfachen? Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, das hängt davon ab, wie erreicht wird, wie der Platz erreicht wird, wie sich Verein und Mannschaft präsentieren, ob es gelingt, Typen zu entwickeln, mit denen die Leute was anfangen können, ob es gelingt, einen Fußball zu entwickeln, der auch immer mal wieder, nicht 34 Spieltage lang, aber immer mal wieder auch begeistern kann, wirklich begeistern kann, der Begeisterungsmomente schafft. Nehmen wir als Beispiel letzte Hinrunde, spätes Siegtor gegen Gladbach, Maxi Arnold, noch fix vor Augen. Das sind so Momente, die brauchst und davon ein paar mehr bitte. Dann glaube ich, kann das auch funktionieren. Und dann kann man auch sagen, Mensch, geil, wir sind Fünfter geworden oder Sechster. super Saison gespielt. Und das wird dann auch so akzeptiert, glaube ich schon. Dass du immer den als Sportler und auch jemand, der in einem Sportbetrieb drinsteckt, immer den Ehrgeiz hast zu sagen, wie geht mehr, wo geht mehr, was geht mehr, das ist ja klar. Das darf ja niemand dem VfL absprechen. Aber ich glaube, jetzt zu sagen, komm, wir hauen nochmal 43 Millionen Transfer, drei Transfers für 40 Millionen hier auf den Tisch, damit wir auf jeden Fall Vierter werden, nee. Trotzdem, schönes Schlusswort. Davon bitte mehr, insbesondere was das Thema begeisterter Fußball angeht und vor allen Dingen, dass man auch das Gefühl hat, ich glaube, da spreche ich für ganz, ganz viele VfL-Fans, dass man das Gefühl hat, da steht eine inspirierende Mannschaft auf dem Platz, der man gerne zuschaut und der man gerne, auch wenn man noch nicht persönlich ins Stadion gehen kann, zumindest folgt, beziehungsweise dann auch, ja, sie gerne auch unterstützt, zumindest mit dem Herzen und außer Distanz, weil ich glaube, das wird auch eine der Herausforderungen, insbesondere für uns hier als Umfeld des VfL Wolfsburg der kommenden Saison sein. Ja, und damit sind wir am Ende des Wölferadio. Der Prolog der Saison 2021 ist rum. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinem Gast, traditionell von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung hier im Prolog eines Saisonauftakts, Andreas Palmann. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Für mich bleibt noch zu sagen, wir starten natürlich, wenn ich es denn soweit alles auch hinkriege, dann wieder ganz regulär in die Saison mit diversen Ausgaben des Wölferadio. Hoffentlich seid ihr auch in dieser Saison wieder mit dabei. Ich kann auch an dieser Stelle bekannt geben, dass wir mit Wölferadio Arena Live wieder bei den Bundesligaspielen zugegen sein werden und ja dann auch die grün-weiße Brille aufsetzen, um euch das Spielgeschehen näher zu bringen. Da werden wir dann mal schauen, wie sich das gestaltet. Ist natürlich jetzt organisatorisch auch eine Frage. Darf man ins Stadion, darf man nicht ins Stadion von unserer Seite aus. Aber wir geben natürlich immer wieder alles, um euch da die Spiele des VfL Wolfsburg auf diesem Wege auf wölferadio.de dann mit Wölferadio Arena Live zu Gemüte zu führen und euch dann auch zu präsentieren. Ja, soweit soll es das gewesen sein von mir. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Nur der VfL.